Kapitel 9. Hören. Zwei Personen sprechen über zwei Verbrecher. Antworte in kurzen Sätzen. Dialog 1. Hat man ihn gefunden? Ihn? Ihn? Wen denn? Den Typ, den Schmidt? Ja, der war im Wald. In welchem Wald? Im Roten Wald, in der Nähe von Nürnberg. Im Roten? Was macht er denn da? Er hat sich versteckt, was sonst? Aber warum hat man ihn gesucht? Er hat einen Mann getötet. Einen Mann? Und warum? Das weiß keiner. Man weiß nur, er war ein Kollege von ihm. Ach so, ein Kollege. Und jetzt? Jetzt ist er im Gefängnis. Dialog 2. Und die Frau? Hat man sie gefunden? Welche Frau? Die Eva. Eva, ach, du meinst die Frau, die 10 Banken allein ausgeraubt hat? Ja, Eva Gartner. Nein, man hat sie noch nicht gefunden. Aber ich glaube, sie werden sie auch nicht mehr finden. Und warum? Mit dem ganzen Geld, das sie hat, ist sie sicher schon weit weg, vielleicht in Südamerika oder auf einer Insel. Ja, du hast recht.